Am Sonntagabend hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erstmals von einem unabhängigen palästinensischen Staat gesprochen. In Luxemburg erklärte Außenminister Avigdor Liebermann mehrmals, Israel sei bereit, mit den Palästinensern über alles zu verhandeln, über alle Fragen und Standpunkte zu reden, ohne Vorbedingungen. Das ist auch die Sicht der Europäer. Probleme sollten stattdessen direkt in den Friedensverhandlungen diskutiert werden. Die Voraussetzungen, die Israels Ministerpräsident am Sonntag an die Duldung eines unabhängigen Palästinenserstaates geknüpft hatte, wie etwa Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels und keine Armee für den neuen Staat Palästina, wollte der israelische Außenminister in Luxemburg deshalb auch nicht als Vorbedingungen bezeichnen. Wir haben unsere Position und wir haben ein Recht darauf. Jede Seite hat ihre Position. Herr Netanyahu hat die israelischen Standpunkte für Verhandlungen mit den Palästinensern sehr deutlich gemacht, aber wir sind bereit zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen und das ist das Entscheidende. Gespräche ohne Vorbedingungen. Die Äußerungen von Avigdor Liebermann in Luxemburg ließen keinen Zweifel daran, dass sich die Position der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern nicht grundlegend geändert hat. Aber in der Europäischen Union ist man froh darüber, dass das Drängen aus Brüssel, vor allem aber aus Washington, den israelischen Ministerpräsidenten immerhin dazu gebracht hat, seine Position in einer wichtigen Frage zu verändern. Bei aller Skepsis, ob dieses Signal wirklich zu echten Fortschritten im Friedensprozess führt, sieht man Netanjahus Bewegung als wichtigen ersten Schritt. Schließlich hatte sich der israelische Ministerpräsident, wie alle Politiker des rechten Likud vor ihm, der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates widersetzt. EU-Chefdiplomat Javier Solana. Ich denke, wir haben alle begrüßt, dass gestern endlich anerkannt wurde, dass die einzige Chance für Frieden im Nahen Osten in der Zwei-Staaten-Lösung liegt, für die wir uns gemeinsam mit anderen, vor allem den USA, seit langem einsetzen. Doch die Europäer wollen mehr als nur die grundsätzliche Anerkennung einer Zwei-Staaten-Lösung durch Israel. Mehrere EU-Außenminister kritisierten in Luxemburg, dass der israelische Ministerpräsident keinen Stopp des Siedlungsausbaus im Westjordanland angekündigt hat. Der deutsche Staatsminister Günther Gloser sagte, viele Schritte müssten nun folgen. Natürlich gab es eine Diskussion darüber, reicht das aus? Natürlich hätten wir an der einen oder anderen Stelle auch mehr erwartet. Auch in Bezug beispielsweise auf den Siedlungsstopp. Wie geht es weiter mit der Frage bestehender Siedlungen? Die Situation im Gazastreifen, dass dort die entsprechende Hilfeleistung notwendig ist, dass die Möglichkeit da sind, den Wiederaufbau sicherzustellen. In einer gemeinsamen Erklärung betonen die EU-Außenminister die Bedeutung von Fortschritten in all diesen Bereichen. Israel erwartet seinerseits von der Europäischen Union, dass die EU die Palästinenser zu mehr Gesprächsbereitschaft drängt. Kaum Erwähnung fand in Luxemburg der ursprüngliche Anlass für das Treffen mit dem israelischen Außenminister. Eigentlich wollte die Europäische Union ihre engen Beziehungen zu Israel weiter ausbauen, in Politik, Wirtschaft und Handel. Doch das hält die Mehrheit der EU-Mitgliedsländer in der derzeitigen Situation für verfrüht. Die Vertiefung liegt auf Eis. Drei israelische Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen hatten die EU aufgefordert, erst dann engere Beziehungen zu Israel einzugehen, wenn die Regierung sich aktiv im Friedensprozess engagiert, den Siedlungsausbau stoppt und die Blockade des Gazastreifens beendet.